Erster, das Wort von Jahwe kam zu mir. Zweiter, Menschensohn, sprich, Herr Jahwe sagt zum Land Israel, das Ende kommt. Es kommt über das ganze Land. Dritter, jetzt kommt das Ende über dich. Ich werde meinen Zorn senden. Ich werde dich richten für dein Handeln. Du wirst Strafe für deine schlimmen Taten bekommen. Vierter, ich werde kein Mitleid haben. Ich werde dich nicht schonen. Ich werde dich für dein Handeln bestrafen. Deine schlimmen Taten werden bei dir sein. Dann werdet ihr wissen, dass ich Jahwe bin. Fünfter, Herr Jahwe sagt, ein großes Unglück kommt. Ja, ein Unglück kommt. Sechster, das Ende kommt. Es kommt schnell auf dich zu. Sieh, es ist da. Siebter, das Schicksal kommt über dich, Bewohner des Landes. Die Zeit ist nah. Der Tag ist da. Es ist ein Tag der Angst, nicht der Freude auf den Bergen. Achter, bald werde ich meinen Zorn über dich gießen. Ich werde dich richten für dein Handeln. Ich werde dich für deine schlimmen Taten bestrafen. Neunter, ich werde kein Mitleid haben. Ich werde dich nicht schonen. Ich werde dich für dein Handeln bestrafen. Deine schlimmen Taten werden bei dir sein. Dann werdet ihr wissen, dass ich, Jahwe, euch schlage. Zehnter, sieh, der Tag ist da. Es kommt. Die Krone kommt hervor. Das Zepter blüht. Der Stolz wächst. Elfter, Gewalt steigt auf wie eine Strafe für Unrecht. Nichts bleibt von ihnen und ihrem Reichtum. Niemand wird um sie trauern. Zwölfter, die Zeit kommt, der Tag ist nah. Der Käufer soll sich nicht freuen. Der Verkäufer soll nicht trauern. Denn mein Zorn kommt über ihren ganzen Stolz. Dreizehnter, der Verkäufer wird das Verkaufte nicht zurückbekommen. Der Käufer wird es nicht behalten. Denn ein Unglück kommt über ihr ganzes Eigentum. Jeder wird wegen seiner Schuld sterben. Vierzehnter, Mann bläst das Horn und macht sich bereit. Aber niemand geht in den Kampf. Denn mein Zorn ist groß wegen ihres ganzen Stolzes. Fünfzehnter, draußen ist das Schwert. Drinnen sind Krankheit und Hunger. Wer auf dem Feld ist, stirbt durch das Schwert. Wer in der Stadt ist, stirbt durch Hunger und Krankheit. Sechzehnter, manche werden fliehen. Sie werden auf den Bergen sein wie Tauben in den Tälern. Sie werden alle klagen. Jeder klagt wegen seiner Strafe für seine Schuld. Siebzehnter, alle Hände werden schwach sein. Alle Knie werden zittern wie Wasser. Achtzehnter, sie werden Trauerkleider anziehen. Angst wird sie bedecken. Alle Gesichter werden beschämt sein. Alle Köpfe werden kahl sein. Neunzehnter, sie werden ihr Silber auf die Straßen werfen. Ihr Gold wird wie Schmutz sein. Silber und Gold können sie nicht retten. Sie können ihren Hunger nicht stillen. Ihr Reichtum hat sie zur Schuld geführt. Zwanzigster, das Volk machte aus seinem schönen Schmuck Götzen. Sie machten daraus schlimme Bilder. Darum mache ich ihren Schmuck zu Schmutz. Einundzwanzigster, ich werde ihren Besitz Fremden geben. Die schlimmsten Menschen auf der Erde werden ihn rauben. Sie werden ihn entweihen. 22. Ich werde mich von ihnen abwenden. Mein Heiligtum wird entweiht werden. Räuber werden hineingehen und es entweihen. 23. Das Land ist voll von Mord. Die Stadt ist voll von Gewalt. 24. Ich werde die schlimmsten Völker bringen. Sie werden ihre Häuser nehmen. Ich werde ihre stolze Macht beenden. Ihre heiligen Orte werden entweiht werden. 25. Angst kommt. Sie werden Hilfe suchen. Aber es gibt keine Hilfe. 26. Unglück kommt immer wieder. Schlimme Nachrichten kommen immer wieder. Sie werden einen Propheten suchen, aber er wird nichts sagen. Priester und wichtige Leute werden keinen Rat mehr haben. 27. Der König wird traurig sein. Der Fürst wird Angst haben. Die Hände des Volkes werden schwach sein. Ich werde sie nach ihrem Handeln behandeln. Ich werde sie richten. Dann werden sie wissen, dass ich Jahwe bin.